Schön. Guten Abend, mein Name ist Afci. Ich bin die Dienstabende Ersin auf dieser Station und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Guten Abend, wie heißen Sie bitte nochmal? Mein Name ist Afci. Was ist das für ein komischer Name? Woher kommen Sie? Ja, ich komme aus der Türkei, das heißt in Deutsch Jäger. Aha, Sie Jäger. sind Frau Jägerin. Ah, Frau Ja. Jäger, okay. Verstehe ich es. Ja, ich möchte, bevor Sie über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen zu Ihrer Person stellen. Okay, Okay. klar. Gerne machen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Carsten Fechner. Könnten Sie bitte Ihren Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Ja, natürlich Carsten wie Karl, Anton, Richard, Siegfried, Theodor, Emil, Nordpol, Carsten. Und der Ja. Nachname Fechner, Friedrich, Emil, Cäsar, Heinrich, Nordpol, Emil, Richard, Fechner. Fechner. Carsten, Herr Fechner, oder? Ich bin der Herr Fechner, genau. Ja. Herr Fechner, wie alt sind Sie? Ich bin 48 Jahre alt. 48. Wann genau sind Sie geboren? Der 28. November 1974. Okay, wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 2,05 Meter und ich wiege ungefähr 2,05 Meter. Oh. 2,05 Meter. Ja, ich schlage immer meinen Kopf an der Tür an, das ist richtig. Und mein Gewicht sind ungefähr 125 Kilo. 120. 25, ja. Okay. Herr Fechner, sind Sie verheiratet? Nein, ich bin geschieden. Ich war verheiratet. Geschieden. Seit wann sind Sie geschieden? Seit 2 Jahren. Seit Wozu zwei ist Jahren. das wichtig, Frau Doktor? Spielt doch keine Rolle. Ich möchte jetzt über mich reden. Ja? Also ich Okay, bitte Sie. Herr Weil ich Probleme habe, Fechner, was? reden hier über Personalien. Also das gibt es ja nicht. Ja, okay. Ich dürfte Was führt Sie Luft. zu uns? Ja, okay, wir können mit Ihren Beschwerden anfangen. Bitte, bitte darum. Ja, natürlich. Was führt Sie zu uns, Herr Also Fechner? ich habe so einen komischen Husten und so einen Druck auf der Brust seit 3 Wochen. Es wird immer schlimmer. Der ganze Schleim sitzt mir hier vorne auf der Brust ganz fest, irgendwie ganz komisch. Ich bekomme schlecht Luft jedes Mal, wenn ich mich anstrenge. Und es wird nicht besser. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben seit 3 Wochen Brustschmerzen und Husten Ja, und Luftnot. und Luftnot auch. Ja, ich merke, sobald ich kurze Strecke laufe, ich muss stehen bleiben und Luft holen. Ist der Husten mit Auspuff oder ohne Auspuff? Jetzt seit einigen Tagen im Jahr, vorher nicht. Da hatte ich wirklich nur einen trockenen Husten. Wie ist die Farbe der Auspuff und Konsistenz? Wie ist die Konsistenz? Ich habe da jetzt nicht nachgeguckt, aber jedes Mal, wenn ich huste, kommt schon ein bisschen Schleim. Ich würde dieses als C bezeichnen. Die Farbe habe ich nicht geguckt, aber ich glaube so gelblich ein bisschen. Ja. Und Husten Sie tagsüber oder in Ständig. der Nacht? Ständig, auch in der Nacht noch mehr. Wenn ich Ständig. mich legen muss, dann muss ich noch mehr husten. Und das sticht dann immer hier auf der Seite. Und ich kriege dann immer so einen Druck auf der Brust. Es sitzt, als ob da ein Elefant auf der Brust ist. Sie haben Brustschmerzen in ganzen Brust oder in ganzen Ja, Brustkorb so oder? hier oben. Da oben sitzt das. Oben. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nein, es ist eher hier oben. Und. Sind die Beschwerden lagerungsabhängig, zum Beispiel beim Sitzen, Stehen oder Liegen? Also dieses Druckgefühl ist eigentlich immer da, aber der Husten wird beim Liegen, wenn ich mich hinlege, schlimmer. Auch jetzt, oh Gott, ich kriege echt schlecht Luft. Wahnsinn. Okay, ich werde Ihre Vitalparameter kontrollieren. Danach, ja, wir können eine Pause machen mit dem Oh, das Gespräch. könnte die Luft geben, also es wird hier ganz. Ja, ich kontrolliere Ihre Sauerstoffsättigung und Was ist das? Wollen Sie mir Sauerstoff geben oder? Ich glaube, ich brauche jetzt echt Sauerstoff, ja. Können Sie mir bitte geben? ich werde auch EKG schreiben. Jetzt. Okay. Okay, wir können weitermachen. Vielen Dank für den Sauerstoff. Es geht, ich fühle mich schon ein bisschen besser. Okay, das ist gut, dass Sie besser fühlen, dass Sie sich besser fühlen. Herr Feschner, haben Sie auch Herzrasen? Ja, wo Sie mich so fragen, Frau Doktor, ja, das bekomme ich auch immer wieder. Insbesondere, wenn ich laufe oder Treppen steige. Ich arbeite im Stall mit den Pferden. Und wenn ich da bei den Pferden bin und dann muss ich ein bisschen arbeiten, dann bekomme ich auch Sie Herzrasen. bekommen. Ja, muss dann immer mich hinsetzen. Das stimmt. Soll Okay. ich das so sagen? Ja. Wie viel Treppe können Sie steigen? Bitte, ich habe Ihre Frage nicht. Wie viel Treppen Ah, wie viel steigen? ich stehen kann. Boah, nicht viel. Also nach dem dritten, vierten Stufe merke ich das schon. Ja. Ich merke auch jetzt beim Reden, das fällt mir auch schon sehr schwer. Ja. Haben Sie auch Fieber? Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber. Ich fühle mich schon, seit 2 Tagen ist mir etwas kalt und ich habe so einen leichten Schüttelfrost. Also es könnte schon sein. Ich habe es aber nicht gemessen. Wir haben nicht gemessen. Okay. Nein. Haben Sie auch Nachtschweiß? Also ich schwitze schon in der Nacht, aber ich weiß nicht, was damit jetzt Sie meinen mit Nachtschweiß. Schwitzen Sie in der Nacht sehr stark? Nicht so oft, nein. Zeitweise ja, aber eigentlich nicht so. Es ist vielmehr der Husten beim Liegen. Ich muss immer die Fenster aufreißen, damit ich mehr Luft bekomme. Und einfach das Gefühl, keine Luft zu bekommen, das wird immer schlimmer. Okay. Herr Feschner, haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang und beim Wasserlassen? Nein, nein. Können Sie gut schlafen oder Nein, jetzt bei 3 Wochen nicht, nein. bei 3 Wochen? Wegen dieser Husten, oder? Nein. Wegen Husten Ein und Gefühl Luftmangel. in der Brust, das Gefühl, schlecht Luft zu bekommen, alles zusammen. Ich kann nicht richtig schlafen, ja. Ich muss mich immer aufsetzen. Ich mache mir Sorgen. Das ist was Schlimmes, Frau Doktor. Was glauben Sie, was es ist? Herr Fechner, machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind in guten Händen. Wir machen alles für Sie. Wir machen das Beste aus allem für Sie. Haben Sie noch irgendwelche begleitende Symptome, Beschwerden? Beschwerden. Nein, ich habe, glaube ich, alles aufgezählt. Ja, Fühlen Sie sich müde? müde, ja, ich fühle mich kraftlos. Okay. Sind Ihre Beine geschwollen? Ist mir nicht aufgefallen, nein. An sich nicht, nein. Haben Sie, könnte es sein, dass Sie sich dass Sie sie verletzt haben? An den Beinen. Hatten Sie einen Unfall Nein. vor 3 Wochen? Nein, habe ich nicht gehabt, nein. Ich hatte mal einen Sportunfall, aber das liegt 10 Jahre zurück. Jetzt nicht. Haben Sie irgendwelche Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ich habe einen leicht erhöhten Blutdruck, da nehme ich Medikamente. Und ansonsten, Welche Medikamente nehmen Sie dagegen ein? ich glaube, das heißt In welcher Dosierung? 5 Milligramm. Ich glaube, das sind 5 Milligramm, ja. Einen morgens oder abends. Nee, ich nehme eine morgens, ja. Und das reicht normalerweise. Aber ich habe halt auch sehr oft Schmerzen an der Lendenwirbelsäule. Ich hatte mal einen Bandscheibenvorfall. Und das macht sich halt immer wieder bemerkbar. Da muss ich in letzter Zeit sehr oft Schmerztabletten nehmen, ja. Schmerztabletten. Welche Schmerztabletten nehmen Sie ein? Normalerweise Ibuprofen, manchmal muss ich aber auch Tilidin nehmen. Tinidin. Tilidin, ja. Okay. Vertragen Sie diese Medikamente gut? Ja, also bisher kein Problem. Helfen mir auch sehr gut. Reagieren Sie allergisch auf irgendwelche Medikamente, Nein. Lebensmittel? Nein, ist nichts bekannt, naja. Sind Sie gegen Coronavirus und Kinderkrankheiten geimpft? Ja, ich habe schon meine 4 Impfungen, ja. Die letzte war vor 3 Monaten. Ja, also Sie sind vollständig geimpft. Ja, das ist gut. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Was heißt in letzter Zeit? So wie Sie mich ansprechen, ich war vor Letzten Monat. 5 Wochen war ich im Ausland, das stimmt, ja. 5 Wochen. Wir hatten einen langen Flug. Wir waren in Singapur. In Wohin? Singapur. In Singapur. Kennen Sie Singapur? Singapur. Ah, Singapur. Ja, ich kenne. Das war so circa 14 Stunden Flug. 14 Stunden. Ja, Ja, und sehr wir waren lang. 10 Tage und wir sind so vor 4 Wochen ungefähr gekommen, ja. Jawohl. Rauchen Sie, Herr Fechner? Nein. Und trinken Sie Alkohol? Nein, auch nicht, nein. Das ist eine Routinefrage. Nehmen Sie Drogen? Drogen. Was meinen Sie mit Drogen? Also ich rauche ab und zu mal Haschisch. Und aber so härtere Sachen habe ich jetzt nicht probiert, nein. Haschisch. Was meinen Sie mit ab und zu? Ja, wenn man mit Freunden mal zusammen ist, so einmal im Monat oder so. Einmal pro Woche. Nein, einmal im Monat. Gibt es irgendwelche Erkrankungen in Ihrer Familie? Was Herr mit Familie? Chronische Erkrankungen, wie Bluthochdruck. So, mein Vater hat einen Diabetes und seit neuestem auch Morbus Parkinson. Diabetes Typ 1 oder 2? Zwei, also ein Altersdiabetes. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist, aber. Typ 2, okay. Und seit einem Jahr ungefähr ein Morbus Parkinson, der zittert so an den Händen. Ja. Und Dann geht es eigentlich ganz gut. Ihre Mutter Die hat nichts. Die hat ab und zu ihre Blutdruck, aber und ein bisschen Cholesterin, aber ich glaube, sie nimmt nichts. Okay. Sie sind geschieden. Haben Sie Kinder? Nein. Kinder. Treiben Sie Sport? Ja, ich mache Fitness, bin regelmäßig im Sportstudio, mache Krafttraining und fahre Fahrrad. Okay. Herr Peschner, haben Sie in der letzten Zeit eine Erkältung gehabt? Nein, jetzt also das Erkältung. Ja, vor einem Monat Nein, oder? nein, nein, hatte ich nicht. Okay. Okay, Herr Peschner, ich habe alle meine Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, Oder? vielen Dank. Ich möchte nur wissen, was es ist. Es ist was Schlimmes. Also die Luft ist wirklich schlimm. Deswegen bin ich da, dass Sie mir helfen können. Herr Fischner, wir haben als Erste immer drei Schritte. Zuerst das Anamnesegespräch, danach körperliche Untersuchung und schließlich operative Diagnostik. Okay. Bisher haben wir nur das Anamnesegespräch Ja. durchgeführt. Ich werde Sie körperlich untersuchen, danach Blut abnehmen, bei Ihnen Blut abnehmen und operative Diagnostik wie Röntgenaufnahme. Okay, das hört sich gut an. Ja, an Röntgen. Ich glaube, das ist ganz gut, ja. Röntgenaufnahme veranlassen. Ja, ich werde. Ja, und ich werde auch mit meinem Oberarzt sprechen, wie wir weiter vorgehen. Ich werde jetzt Ihre Vital Parameter kontrollieren. Vielen Dank. Sie sind ganz nett, Frau Dr. Avci. So, jetzt zeige ich Ihnen die Ergebnisse von den Untersuchungen. Okay. D-Dimere positiv. Troponin negativ. Sauerstoffsättigung 80%. 80%. Ja. Blutdruck 100 zu Blutdruck 100 zu 70. 170. Puls. Puls, Tachykard 110. Arritmik, ritmik oder? vereinzelt Extrasystole. Nesit mi? Nesit. Söyle. Dann auskultatorisch auf der Lunge, pulmonal, linksbasal, wenig Atemgeräusche, feuchte Rasselgeräusche. Lippenzyanose. Ja, die anamnestischen und klinischen Angaben deuten am ehesten auf eine Lungenembolie hin. Jetzt machen wir die Arztübergabe und dann sagen Sie Ihre Diagnose. Ja. Haben Kollegen andere Fragen? Keine Fragen. Nein, hatten Sie so etwas früher schon einmal? Nein. Wie viel Kitzel müssen Sie zum Schlafen? Ja, ich kann ja in letzter Zeit gar nicht schlafen, nicht sehr. Okay, ja, haben Sie öfter dort? Meist sitzen. Okay, haben Sie öfter Sodbrennen oder Säureaufstoßen? Nein, habe ich nicht, nein. Haben Sie Schluckbeschwerden? Nein. Okay, das war's. Haben wie viel wie hoch ist Dedima? Dedimere? Ja. Oh je. Wir haben erstmal nur einen Schnelltest gemacht, der ist positiv. Also das Okay. Ergebnis vom Labor steht noch aus. Eine Frage, sind die Beschwerden plötzlich oder langsam aufgetreten? Langsam. Seit Langsam. 3 Wochen. Seit 3 Wochen. Im Laufe der Zeit diese Beschwerden verschlechtert. Ja, deswegen bin ich da. Okay. Sie haben gut gemacht, indem Sie rechtzeitig gekommen sind. Oder sind 3 Wochen, also ich dachte jetzt Ja, so. Zeit. Normalerweise denkt man leichte Erkältung, das geht wieder vorbei, aber das ist immer schlimmer geworden. Okay, soll man die Diagnose sagen, Herr Doktor, oder soll man erstmal eine Übergabe an Oberarzt machen? Heute zwei Fälle machen werden und bitte direkt Verdachtdiagnose und Differentialdiagnose. Okay. Okay. Die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf eine Lungenembolie hin. Aus Differentialdiagnosen kommen Pneumonie und Okay, also die Diagnose. Lungenödem, Die auch ja. Diagnose eine Infarktpneumonie bei Lungenembolie. Okay, also Infarkt. beide. Ein Infarktpneumonie nennt sich das. Also eine Pneumonie nach einer Lungenembolie. Das ist richtig. Ja. Pneumonie nach einer Lungenembolie Ja. und Infarkt auch. Das nennt sich Infarktpneumonie. Ah, Infarkt. Also das ist kein Herzinfarkt, sondern eine Infarktpneumonie. Okay. Genau, als Differentialdiagnose kommen natürlich erstmal eine Pneumonie. Und kardial, was kann es kardial sein? Perikarditis. Vorhin kamen die Beispiele, ein Lungenödem bei einer kardialen Dekompensation. Lungenödem. Haben Sie es verstanden, Frau Audi? Ja, ich habe verstanden, aber ich weiß es nicht. Ja. Was wissen Sie nicht? Fragen Sie doch. Akutes, ja, ich weiß, aber ich kann mich nicht gut erinnern. Ja, jetzt ja, Herzinsuffizienz, ja. Herzinsuffizienz kann einen Lungenödem machen, ein Herzinfarkt kann ein Lungenödem machen. Viele Erkrankungen können ein Lungenödem machen. oder eine kardiale Dekompensation bedeutet, dass ein Herzproblem, egal welche Art, kann ein Lungenödem auslösen. Das kann ein Klappenfehler sein, eine Mitralklappeninsuffizienz kann es sein, eine Endokarditis kann sowas machen, eine Myokarditis kann das machen, eine Herzinsuffizienz. Eine Herzrhythmusstörung kann über eine Arrhythmie zum Beispiel eine Tachymyopathie machen. Das heißt, es kommt zu einer Herzinsuffizienz und dadurch zu einem Lungenödem. Also es gibt viele Möglichkeiten. Klar, eine Kardiomyopathie, die sich akut verschlechtert hat. Es gibt dann eine dilatative Kardiomyopathie. Es gibt eine ischämische Kardiomyopathie. Also alle kardialen Ursachen können ein Lungenödem auslösen. Das ist eine Differentialdiagnose. Der Patient gibt auch einen Druck auf die Brust an. Das heißt, ich muss auch immer einen Herzinfarkt, einen Myokardinfarkt ausschließen. Das gehört immer dazu. Woran muss ich noch denken, wenn ich Druck auf der Brust habe? Welche Differentialdiagnose? Myokarditis. Myokarditis haben wir schon gesagt, jawohl. Richtig, da war ein Beispiel ein Pneumothorax. Normalen Pneumothorax, genau. Was noch, Frau Doktor? Du musst den Bildschirm angucken. Jetzt kommen die. Aortendissektion. Genau, Aortendissektion, genau. Kommt in Frage. Eine Pleuritis, genau. Pleuritis. Man muss auch immer an die Wirbelsäule natürlich denken. Wenn ich ein Problem an der Brustwirbelsäule habe, dann kann es vorne auch ein Druckgefühl auslösen. Beispiel, was für ein Problem auf der Wirbelsäule kann so schwer... Wirbelsäule, Fraktur. Fraktur, sehr gut. Was noch? Was in der Wirbelsäule, stimmt, Ösophagitis haben wir noch gar nicht gedacht. Sehr gut, ist auch gut. Also Speiseröhrenprobleme. Was an der Wirbelsäule, woran muss ich denken, kann auch mal Schmerzen auslösen? Bandscheibenvorfall. Jawohl, was noch? Ja. Ich hatte eine Knochenmetastasen. Knochenmetastasen an der Wirbelsäule. Ich hatte eine junge Patientin, die war so am Anfang Mitte 40. Man hat als erstes die Metastase an der Brustwirbelsäule festgestellt. Und was war das? Sie hatte ein Pankreaskarzinom. Aber die hatte mehr Schmerzen. Genau, also das wäre auch so vielleicht eine sehr weit gegriffene Differentialdiagnose. Okay, und Ösophagitis natürlich, klar. Gastritis, Ösophagitis, all das gehört natürlich dazu. Oder was haben wir noch an der Speiseröhre? Ein Divertikel zum Beispiel, ein Zenker-Divertikel und, und. Sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir die Frau Doktor doch sehr gequält. Aber Sie haben das sehr gut gemacht. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, aber Sie haben das ganz gut gemacht. Das war schon sehr gut.